1. Als Jethro, der Midianitische Priester und Moses Schwiegerväter, von allem Hort, was Gott für Moses und sein Volk Israel getan hat, insbesondere wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hat. 2. Nahm Moses Frau Zipporah, die zuvor zurückgeschickt hat. 3. Und er bei den Son mit sich. Der ein Hies Gershom, den Moses hat gesagt, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden vor. Der Anderson trug den Namen Elisa, weil Moses erklärt, der Gott meines Vaters hat mir geholfen und mich vor dem Schwert des Pharao gerettet. 5. So kam Jethro, Moses Schwiegerväter, mit seinen Sonen und seiner Frau zu Moses in die Wüste, wo dieser am Berg Gottes lagert. 6. Ließ Moses ausrichten, ich, den Schwiegerväter Jethro, bin auf dem Weg zu dir, zusammen mit deiner Frau und ihren beiden Sonen. 7. Daraufhin ging Moses seinem Schwiegerväter entgegen, vernet sich und küsst ihn, anschließend erkundigten sie sich gegenseitig nach ihrem Wohlergehen, bevor sie gemeinsam zum Zelt gingen. 8. Moses berichtet seinem Schwiegerväter ausführlich von allem, was der Herr dem Pharao und den Ägypten zugunsten der Israeliten angetan hat, von allen Schwierigkeiten, die ihnen auf dem Weg begegnet waren, und wie der Herr sie gerettet hat. 9. Jethro freut sich über all die Wohltaten, die der Herr den Israeliten erwiesen hat, indem sie aus der Macht der Ägypter befreit. 10. Jethro sprach, gepriesen sei der Herr, der Juken das Volk aus der Gewalt des Pharao und der Ägypter befreit hat. 11. Nun erken ich, dass der Herr mächtiger ist als all anderen Götter. 12. Anschließend ließ Jethro, Moses Schwiegerväter, tier für ein Brandopfer und ein Opfermahlzeit zu Aaron Gottes herbeischaffen, Aaron und all Ältesten Israels kamen hinzu, mit Moses Schwiegerväter vor Gott zu speisen. 13. Nächsten Tag setzte sich Moses hin, dem Volk recht zu sprechen, und die Menschen standen von morgens bis abends vor ihm. 14. Als Moses Schwiegerväter sah, wie sich für die Menschen abmüht, fragte er, was tust du mit dem Volk? Warum sitzt du allein zu gericht, waren du lut von morgens bis abends vor dir stehen? 15. Moses erwidert seinem Schwiegerväter, die Menschen kommen zu mir, Gott zu befragen. 16. Wenn sie ein rechtliche Angelegenheit haben, kommen sie zu mir, damit ich zwischen ihnen entscheide und ihnen Gott satzungen und weisungen verkünde. 17. Daraufhin sagt Moses Schwiegerväter zu ihm, das, was du tust, ist nicht gut. 18. Du wirst dich und auch das Volk, das bei dir ist, wollig erschöpfen, denn dies Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht allein bewältigen. 19. Ich mochte dir nun einen guten Rat geben, folge ihm, und Gott wird dir beistehen, du sollst weiterhin als Vertreter des Volks vor Gott stehen und die Rechtsfall vor ihn bringen. 20. Lehr sie die Satzungen und Weisungen und sage ihnen den Weg, den sie gehen sollen, so die Taten, die sie vollbringen müssen. 21. Weil jedoch aus dem gesamten Volk Fahij, Gottes Furchtig, Vertrauenswürdig und unbestechlich Manner aus und setz sie als Oberhaupter über 1,000, 150 und Zenerein. 22. Die sollen das Volk Jedesit rich 10. Jed wichtig Angelegenheit soll vor dich gebracht werden, warend siel weniger wichtigen Falle selbst entscheiden. Auf dies Weise wirst du entlastet und sie werden dich unterstützen. 23. Wenn du dies so anordnest und Gottes dir befiehlt, wirst du die Belastung ertragen können und all dies Menschen werden zufrieden in ihr Wohnstätten zurückkehren. 24. Moses folgte den Worten seines Schwiegerväters und setzte als ihm, was dieser im Geraten hat. 25. Moses wollte aus der gesamten Gemeinschaft Israels Fahij Manner aus und setzte sie als Oberhaupter über das Volk ein, als Vorge setz über 1,000, 150 und Zenner. 26. Dies richteten das Volk Jedesite, wichtige Angelegenheiten wurden vor Moses gebracht. Warend sie weniger wichtigen Falle selbst entschieden. 27. Danach verabschiedet Moses seinen Schwiegerväter, der daraufhin in sein Heimat zurückkehrt.